wie man so ein System sich aufbauen kann, was so wahrscheinlich im Nachgang zu Hitler oder so. Ich weiß es auch nicht. Das muss diese Gruppen und diese Machtinteressen müssen das sein, die unterschiedliche Gruppen dann schaffen und die Gruppen verteidigen sich dann und dann entstehen auch Tötung und Ausgrenzung und Leid und es ist furchtbar. Also ich verstehe es nicht. Ich kann die Menschen da nicht verstehen. Und das ist auch bei den Katholen und bei den Evangelien, obwohl sie jetzt die Menschlichkeit aufs Zepter geschrieben haben, ne, da ist es auch so. Da wird schon untereinander in den kirchlichen Gremien wird gegeneinander intrigiert und die Katholen und die Evangelien und also diese Gruppenmentalität daran, das verstehe ich nicht richtig, dass es immer so Gruppen gibt, ne? Also alles, was Leid und Qual verursacht und verursacht hat, das geht den Menschen doch nahe. Und das sieht man ja hier in der Aufarbeitung der Vergangenheit. Und das ist für mich unverständlich, dass es solche Systeme gibt. Ne? Verstehe ich nicht. Kommt mich persönlich nicht mit klar. Man muss es halt tolerieren, dass es so ist, dass die Menschen so miteinander umgehen. Ne? Aber ich verstehe es nicht.